Es war am darauffolgenden Tag, ungefähr 2 Stunden vor der Dämmerung, als wir in die Nähe dieses Tals kamen. Noch vor Nacht mussten wir erfahren, wie die Lage dort war. Schurhände und Webbel blieben bei den Pferden, ich ging kundschaften. Das Lager bestand aus weit über 100 Zelten, vor denen sich fast nur Frauen und Kinder aufhielten. Männer sah ich nur wenige, und diese schienen alt zu sein. Sollten die 150 Krieger, die mit dem großen Donner zur Zeit am blauen Wasser waren, den gesamten Stamm darstellen? Kaum denkbar, denn ganz ohne Schutz konnte der Häuptling das Lager unmöglich gelassen haben. In welchem Zelt mochte wohl Bob stecken? Wahrscheinlich saßen doch Wächter davor. Richtig, das äußerste Zelt musste es sein. Nicht weit davon stand ein besonders großes Zelt. Davor waren 2 Stangen eingerammt, an denen verschiedene sonderbar gestaltete Gegenstände hingen. Sollten das die Medizinen der Ahnen des Häuptlings Großer Donner sein? Wie ihr wisst, meine Freunde, hat jeder rote Krieger nur eine einzige Medizin, also eine Art von Amulett, die sein höchster Besitz ist. Verliert er sie, so hat er die Ehre verloren, bis er die Medizin eines Feindes erobert. Stirbt er, so bekommt er seinen Medizinbeutel mit in das Grab. Es gibt aber auch Stämme, bei denen die Medizinen von den Nachkommen aufbewahrt werden. So schien es mir hier zu sein. Ich musste sie unbedingt haben. Sie konnten mir bei dem bevorstehenden Kampf zwischen den Apachen und Comanchen unschätzbare Dienste leisten. Gerade wollte ich mich vorsichtig entfernen, da stand ich plötzlich einer roten Squaw gegenüber. Ein Bleichgesicht. Komm her, komm her. Ich muss dich etwas fragen. Nicht so sehr die Worte der etwa 40- bis 45-jährigen roten Frau, als vielmehr ihre Augen machten einen seltsamen Eindruck auf mich. Solche flackernden, wilden und dabei trostlosen Augen besaßen nur Irrsinnige. Ich hatte eine arme Geistesgestörte vor mir. Dabei erinnerte mich die Squaw an irgendjemand, den ich kannte. Aber an wen? Ich bin Thibaut Vete Elen. Kennst du mich nicht? In meiner Sprache heißt Vete Frau. Ich weiß nicht, was Thibaut und Elen bedeutet. Hast du einen Mann? Ja, er heißt Thibaut Taka. Wo ist er? Er holt Bloody Fox. Er musste mit in die Wüste, weil er der Medizinmann des Stammes ist. Sage mir, weißer Mann, hast du meinen Wawa Derek gekannt? Deinen Bruder Derek? Nein. Du musst ihn gekannt haben. Besinne dich. Ich will dir etwas zeigen. Siehst du? Ich habe einen Zweig abgebrochen und mache daraus einen Kranz. Gefällt er dir? Das ist mein Myrtenkranz. Woher kennst du dieses Wort? Bist du eine Weiße? Du hast meinen Derek nicht gekannt. Soll ich dir das Zelt zeigen, in dem ich wohne? Zeige es mir. Sei aber vorsichtig, wenn du hier hinunterblickst. Sie töten dich, wenn sie dich entdecken. Siehst du doch das Zelt mit dem Zeichen des Medizinmannes? Da wohne ich. Ein schönes Zelt, Thibaut Vete Elen. Und wer wohnt in dem großen Zelt mit den beiden Stangen? Großer Donner, unser Häuptling. Aber er ist nicht da. Nur seine Squaw und seine Tochter. Sind die immer allein? Auch des Nachts? Ja, immer. Und dort wohnt ein gefangener Schwarzer, bis er sterben muss. Er wird von 2 Kriegern bewacht. Wo sind die anderen Männer deines Stammes? Viele sind bei Großer Donner und viele mit Sheba Big, dem jungen Häuptling in der Wüste. Sie kommen bald wieder. Am Regenberg wartet der Häuptling Nale Masiouf mit seinen Kriegern. Weißer Mann? Ja, was willst du? Wenn du meinen Wawa Derek siehst, so gib ihm diesen Myrtenkranz. Willst du das tun? Ja, aber wo ist dein Wawa Derek? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Wenn ich ihn finde, was soll ich ihm sagen? Sage, dass du brauchst nichts zu sagen. Wenn er den Myrtenkranz sieht, weiß er alles. Aber versprich mir, niemand außer ihm darf erfahren, dass du mich getroffen hast. Aber nun geh. Und vergiss nicht, zu keinem Menschen von mir sprechen. Nur zu Wawa Derek. Welch eine Begegnung. Wer war dieses Weib? War sie wirklich eine Indianerin? Ich nahm mir vor, sobald als möglich diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Nachdenklich kehrte ich zu unserem Versteck zurück. Old Rebel empfing mich mit den Worten: Endlich kommt ihr wieder, Sir. Fast hätte ich Sorge um euch gehabt. Ist der Nigger da? Der Neger, wollt ihr wohl sagen. Ja, es sind nur zwei Wächter im Lager. Wir werden es leicht haben. Kann uns nur lieb sein, ist klar. Old Schurhand war schweigsam geblieben. Als ich ihn jetzt so vor mir sitzen sah, glaubte ich in seinen Zügen eine merkwürdige Ähnlichkeit mit der roten Frau zu entdecken. Aber nein, wahrscheinlich täuschte ich mich. Ich stand wohl noch zu sehr unter dem Eindruck der Begegnung mit der Bedauernswerten. Weg mit den Hirngespinsten. Wann soll es losgehen, Mr. Shatterhand? So etwa um 10 Uhr, Old Rebel. Wenn wir Bob befreit haben, dann holen wir die Medizinen weg, die vor dem Häuptlingszelt hängen. Medizin? Dann ist der große Donner erledigt, ist klar. Er wird sie nicht für immer verlieren. Ihr wollt sie ihm wieder zurückgeben? Dann lass sie doch lieber gleich hängen. Old Shatterhand wird seine Absicht dabei haben. Ja, die habe ich allerdings. Will dadurch Blutvergießen vermeiden. Wenn er mir das nicht erklärt, begreife ich es nicht. Der Häuptling wird jedes Opfer bringen, um die Medizinen seiner Ahnen zurückzubekommen. Ist klar. Das Opfer, das ich von ihm verlangen werde, ist gar nicht so groß. Er soll mit den Apachen Frieden schließen, ohne gekämpft zu haben. Und Bloody Fox in Ruhe lassen. Ein großartiger Gedanke, mein lieber Shatterhand. Der Häuptling wird darauf eingehen. Leider wird er darauf eingehen. Warum leider? Weil ich dadurch um das große Vergnügen komme, dabei zu sein, wenn die verdammten Comanchen ihren Denkzettel kriegen. Ihr seid zwar anderer Meinung, aber ich, alter Westler, sage euch, diese Rothäute verdienen keine Gnade. Old Webel, eure Ansichten werden über kurz oder lang dazu führen, dass wir uns für immer trennen. Ich verstehe eure Einstellung nicht, Mr. Shatterhand. Wenn ihr Cowboy gewesen wärt wie ich, so wüsstet ihr, dass jeder Indianer ein geborener Pferdedieb ist. Haben mir die Halunken zu schaffen gemacht. So wie es scheint, hat euch das nicht geschadet. Ihr seid trotzdem gesund geblieben und alt geworden. Das gebe ich zu. Trotzdem hasse ich die Farbigen. Das ist eure Sache. Behaltet solche Gedanken für euch, solange ihr bei uns seid. Würde mich aber doch interessieren. Was wollt ihr tun, wenn die anderen Häuptlinge eure Forderung ablehnen? Zum Beispiel der junge Shibabik? Shibabik ist mir zu Dank verpflichtet. Wir haben das Kalumet der Freundschaft miteinander geraucht. Darum dürfen wir uns nie mit der Waffe in der Hand gegenübertreten. Tut er es dennoch, um die Rückgabe der Medizinen zu erzwingen, so ist er ehrlos geworden. Und nicht einmal ein roter Mann wird ihm mehr Vertrauen schenken. Er wird also schon aus Klugheit auf euren Vorschlag eingehen, Mr. Shatterhand. Dann ist die schöne Gelegenheit für mich verpasst, ist klar.